Servus und herzlich willkommen zur Folge 3 von Gabelbissen, dem Podcast von Twisers Kulinarium Blog. In den letzten beiden Folgen haben wir uns kulinarisch mit dem Waldviertel beschäftigt. Ich würde vorschlagen, dass wir dieses Mal ein bisschen mehr nach Süden gehen, sprich in die Bundeshauptstadt nach Wien. Und dort schauen wir uns mal ein wahrlich kaiserliches Gericht an. Dabei handelt es sich nicht um irgendein dem Kaiser gewidmetes Gericht, wie zum Beispiel der Kaiserschmarrn, die Kaisersuppe oder ein sonstiges. Nein, wir widmen uns des Kaisers liebster Speise. Aber es handelt sich dabei nicht um ein einziges Gericht. Nein, man kann sagen, es sind eigentlich zwei Gerichte. Und darum möchte ich auch einen Zweiteiler machen. Nur um was geht's jetzt? Es geht um den legendären Tafelspitz, sprich einem gesiedeten Rindfleisch. Und wie man vermuten kann, aus gesiedetem Rindfleisch erhalten wir auch eine wunderbare Suppe. Und genau dieser Suppe möchte ich mich heute widmen. Wie bereits eingangs erwähnt, war das gesiedete Rindfleisch des Kaisers liebste Speise. Also wir reden hier übrigens von Kaiser Franz Josef. Das war jener Kaiser, der mit der berühmten Sissi verheiratet war. Nur hatten die Köche des Kaiserhofes ein Problem. Auf der einen Seite forderte Kaiser Franz Josef immer wieder das gleiche Gericht, doch auf der anderen Seite wollte er auch etwas Abwechslung haben. Naja, das ist natürlich schwer. Und so kam man auf die Idee, zum Beispiel bei der Rindsuppe einfach andere Einlagen zu verwenden. In Österreich, das muss man sich mal vorstellen, sind über 100 verschiedene Einlagen für Rindsuppe bekannt. Manche ziemlich stark und viele sind aber auch schon in Vergessenheit geraten. Leider muss man dazu sagen, weil ich glaube, da wird schon einige Schmankerl geben, die man sich so in die Suppe geben könnte. Doch wie kam es eigentlich jetzt zu dem Gericht Rindsuppe bzw. Tafelspitz? Das Ganze ist auch wieder mal historisch bedingt. Und zwar gab der Kaiser in der Wiener Hofburg des Öfteren ein Bankett, wo mehrere höhere Militärs und höhere Beamte des Staates geladen waren. Die strenge Etikette des Kaiserhofes schrieb es jedoch vor, dass Gäste nur so lange essen durften, wie auch der Kaiser aß. Das Problem war, Kaiser Franz Josef war ein eher spartanisch lebender Mensch und ein hastiger Esser und hat das Essen regelrecht runtergeschlungen. So hatten seine Gäste im Endeffekt nie Zeit, satt zu werden, obwohl man immerhin bis zu 10 Gänge serviert hat. Tja, so hat man die Tafel hungrig verlassen, doch irgendwie muss man ja den Magen füllen. Zum Glück gab es in der näheren Umgebung einige Lokale, unter anderem das berühmte Hotel Sacher. Und hier wurde, so sagt man, von Anna Sacher der Tafelspitz erfunden. Doch warum gerade dieses Gericht? Das ist ganz einfach erklärt. Anna Sacher war sich nie sicher, wann die Gäste wirklich bei ihr eintrafen. Ja, natürlich kann man da nicht jedes Gericht kochen. Da ist sie entweder verbrennt oder zu sehr austrocknet, was auch immer. Und so kam man auf die Idee, gesiedetes Rindfleisch zu machen. Denn hier ist es kein Problem, wenn es mal 2-3 Stunden leicht siedet. Und dieses Gericht erfreute sich hoher Beliebtheit bei den Offizieren und hohen Beamten. Und irgendwann drang es auch zum Kaiser vor, der es ab sofort für sich entdeckte. Sein liebstes Fleisch war übrigens der Tafelspitz bzw. das Beinfleisch. Doch zu dem erzähle ich euch in der nächsten Folge mehr, da wir uns ja heute der Suppe widmen wollen. Wie bereits erwähnt, liebte der Kaiser auch die Rindsuppe. Und um ihn bei Laune zu halten, wurden immer mehr Einlagen erfunden. So, ich würde mal sagen, jetzt haben wir genug darüber erfahren, wie das ganze Gericht entstanden ist. Jetzt fangen wir mal an mit den Rezepten. Dadurch, dass ich euch mehrere Einlagen vorstellen möchte und natürlich auch das Rezept zu gekochten Rindfleisch bzw. der Suppe, legen wir unser Augenmerk in dieser Folge eindeutig mehr auf Rezepte als in der letzten. Wie wird jetzt so eine Rindsuppe gemacht? Die Mengenangaben beziehen sich in dieser Folge auf ca. 3 bis 4 Personen. Wie immer werde ich euch die Mengenangaben auch im Blog bzw. in den Shownotes noch einmal niederschreiben. Für die Suppe benötigen wir 1 Kilogramm Rindfleisch. Hier ist es natürlich abhängig, was ihr später mit dem Fleisch machen wollt. Wenn ihr nur Suppe kochen möchtet, reicht es, wenn ihr ein relativ günstiges Suppenrindfleisch kauft. Wenn ihr im Anschluss das Rindfleisch aber auch schön verzehren möchtet, würde ich vorschlagen, entweder einen Tafelspitz oder ein Schulterscherzel, ein weißes Scherzel. Ich rede jetzt nicht so viel über das Fleisch, das behandle ich dann genau in der nächsten Folge. Des Weiteren benötigen wir 3 Stück Markknochen, eine große Zwiebel, Pfefferkörner, Salz und etwas Öl. Das wären die Grundzutaten für ein österreichisches gesiedetes Rindfleisch. Für eine Suppe würde ich aber noch empfehlen, etwas Suppengemüse dazuzugeben. Und dieses besteht aus 2 Karotten, einer gelben Möhre, einem Stück Sellerie, einer halben Stange Lauch, einer Peterswurzel und Petersilie. Wie gesagt, diese Zutaten sind kein Muss, aber ich würde es für eine gute Suppe wirklich empfehlen. Das Originalrezept kommt übrigens ohne das Gemüse aus. Ich würde vorschlagen, legen wir gleich mal mit der Suppe los. Zunächst schälen wir unsere Zwiebel. Noch eine kleine Anmerkung am Rande zur Zwiebel. Würde man diese nicht schälen und quasi mit der Schale in die Suppe geben, würden wir eine sehr kräftige Farbe erreichen, da die Zwiebelschale die Suppe mehr oder weniger bräunlich einfärbt. Und bei einer kräftigen Rindsuppe macht das das Fleisch, aber wem es zu wenig Farbe ist, der kann es mit Schale machen. Ich persönlich mache das nie, ich schäle meine Zwiebel. Gut, die Zwiebel haben wir geschält und die wird im Anschluss halbiert. Danach geben wir etwas Öl in unseren Suppentopf und erhitzen dieses. Darin rösten wir die Zwiebel ganz leicht an und im Anschluss löschen wir es mit 1,5 Liter Wasser ab. Das Ganze bringen wir jetzt nun zum Aufkochen und geben im Anschluss die Markknochen und Pfefferkörner hinzu. Bei der Anzahl der Pfefferkörner würde ich vorschlagen so 5 bis 6 Stück schwarzer Pfeffer. Das Ganze lassen wir erneut aufkochen und nun geben wir das Fleisch hinzu. Hier vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung. Es gibt eine gewisse Streiterei darüber, ob man das Rindfleisch bereits im kalten Wasser hineingibt oder im kochenden Wasser. Die einen meinen, wenn man es gleich ins kalte Wasser gibt, laugt es zu sehr aus, da hat man zwar eine sehr gehaltvolle Suppe, aber dafür schmeckt das Rindfleisch im Anschluss nicht so gut. Die anderen meinen, man gibt es ins kochende rein, weil es ist egal, denn man erhält auch dann eine wirklich schmackhafte Suppe. Ich persönlich kann euch jetzt nicht sagen, was besser ist. Ich gebe es immer ins kochende Wasser rein, hatte immer eine sehr kräftige Suppe und auch ein wunderbar schmeckendes Fleisch. Befindet sich das Fleisch im kochenden Wasser, reduzieren wir die Temperatur, denn wir wollen es ja nicht sprudelnd kochen, sondern nur sieden. Das Ganze lassen wir jetzt circa eine Stunde so vor sich hin sieden, bei geschlossenem Deckel wohlgemerkt. Und danach kommt das geschälte Gemüse und die Petersilie hinzu. Und das Ganze lassen wir dann eine weitere Stunde sieden. Sind die 2 Stunden vergangen, holen wir das Fleisch, die Knochen und das Gemüse heraus. Im Anschluss würde ich die Suppe mal salzen und verkosten. Ist sie euch noch etwas zu lind im Geschmack, könnt ihr sie entweder noch ein bisschen mehr salzen oder, was natürlich auch sehr zu empfehlen ist, die Suppe ein bisschen zu reduzieren. Sprich, bei offenem Deckel ziemlich stark kochend einkochen lassen. Und wem es jetzt zu wenig Farbe hat, kann den Tipp von vorhin befolgen und einfach ein bisschen Zwiebelschale mitkochen. Dadurch erhält man dann eine relativ kräftige Suppenfarbe. Das Suppengemüse muss man übrigens nicht entsorgen. Das kann man natürlich in kleine Stücke geschnitten, sprich die Karotten und die gelben Möhren in Scheiben, einfach wieder vor dem Servieren kurz in die Suppe geben. Man muss aber dabei bedenken, dass das Gemüse alles andere als Biss hat. Durch das lange Kochen ist es einfach weich. Aber ehrlich gesagt, mich stört es bei einer Rindsuppe überhaupt nicht. Irgendwie erwarte ich mir das sogar, dass es ein bisschen weich ist und man quasi das so schön, ja. Ja, aber nur Gemüse ist ja auch nicht gerade eine ideale Einlage. Und so würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt einmal zu den Einlagen. Beginnen möchte ich mit einer ganz, ganz klassischen aus Wien. Und zwar den Frittaten. Der Ursprung dieser Einlage liegt, so vermutet man, in Norditalien. Zumindest was die Namensgebung betrifft. Wo das eigentliche Rezept genau herkommt, kann man heute nur mal schwer sagen. Auf jeden Fall eines weiß man, die Zubereitung wurde von den Köchen in Wien immer verbessert und so entstand eigentlich das heutige Frittatenrezept. Man vorweg möchte ich gleich hinzusagen, für Frittaten gibt es auch etliche Rezepte und ich möchte euch einfach mein Liebstes vorstellen. Was sind eigentlich Frittaten? Im Grunde eine Palatschinke, die im Anschluss in feine Streifen geschnitten wurde. Für unser Frittatenrezept benötigen wir 200 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, 2 Eier, etwas Salz, 100 Milliliter prickelndes Mineralwasser oder Soda. Hier vielleicht noch eine kurze Anmerkung. das prickelnde Mineral bzw. Sodawasser gebe ich hinzu, damit wir im Anschluss flaumigere Frittaten erhalten. Ich konnte am Anfang selbst nicht glauben, dass das was bringt, aber die Erfahrung hat mir gezeigt, die werden um einiges besser. Und wer möchte, kann den Teig auch noch mit Kräutern verfeinern. Das gibt dem Ganzen einen speziellen Touch und passt je nach Suppe gut dazu. Aber ganz klassisch, möchte ich auch noch sagen, macht man sie natürlich ohne Kräuter. Ich würde vorschlagen, kommen wir mal zum Rezept der Frittaten. Wir nehmen zunächst das Mehl, die Milch und die Eier und verrühren das Ganze zu einem glatten Teig. Im Anschluss geben wir noch das Mineral hinzu. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen rasten und im Anschluss wird das Ganze in der Pfanne mit etwas Fett gebacken. Also hier kann man Öl nehmen oder auch Butter, je nachdem, wie man will. Und zwar gibt man das Ganze wie folgt in die Pfanne. Man nimmt einen Schöpfer, nimmt ein bisschen Teig aus der Schüssel und lässt ihn quasi in die Mitte der Pfanne fließen und anschließend verteilt man den Teig durch Neigen der Pfanne. Danach stellt man die Pfanne wieder zurück auf die Platte und lässt die Palatschinken von beiden Seiten schön goldbraun backen. Im Anschluss lässt man sie erkalten und werden zu guter Letzt in schöne, feine Streifen geschnitten. Hierbei sollte man aber beachten, dass die Streifen nicht zu lang sind, weil es gibt nichts Unangenehmeres als eine Frittatensuppe mit zu langen Streifen, weil das kann ja etwas Flecken verursachen. Eine noch einfachere Einlage wäre ein Eintropfteig. Man spricht dann übrigens von einer Eintropfsuppe. Die Zubereitung ist wirklich ganz, ganz einfach und man benötigt im Endeffekt nur zwei Zutaten. Und zwar 30 Gramm Mehl und ein Ei. Diese beiden Zutaten werden vermengt und anschließend lässt man sie einfach in die Suppe eintropfen. Das kann man entweder von einem Suppenlöffel ausmachen, von einem Kochlöffel oder aus einer kleinen Spritztüte. Dieser Teig wird, wie schon erwähnt, in die Suppe eingetropft und diese lässt man im Anschluss noch einmal kräftig aufkochen. Und das war's auch schon wieder. Also ihr seht, wirklich eine ganz, ganz einfache Einlage, die schnell geht und die Zutaten hat man im Endeffekt immer zu Hause. Auch sehr, sehr klassisch für Österreich und vor allem äußerst schmackhaft wären die Leberknödel. Ich persönlich bin ja ein sehr, sehr großer Fan der Leberknödel. Und würde vorschlagen, kommen wir am besten gleich zum Rezept. Wir benötigen 100 Gramm Rinderleber. Kleine Anmerkung noch am Rande. Wenn man es noch ein bisschen aromatischer haben möchte, kann man einen Teil der Leber auch durch Milz ersetzen. Weiters benötigen wir 2 Semmeln, eine ganz fein geschnittene Zwiebel, ein Ei, Salz, getrockneten Majoran, Pfeffer, Petersilie und Semmelbrösel, auch bekannt als Paniermehl. Unsere Zwiebeln müssen wir zunächst goldgelb anrösten. Danach können wir die Semmeln einweichen und mit der geschabten Leber durch den Fleischwolf drehen, damit wir eine schöne Masse haben. Dazu kommen die Zwiebel und das Ei. Das Ganze wird dann mit dem Majoran, dem Pfeffer, der Petersilie und Salz gewürzt. Im Anschluss wird das Ganze schön vermischt. Und danach geben wir einige der Semmelbrösel über die Masse und lassen das Ganze ziehen. Sprich, das dient einfach nur dazu, um die Feuchtigkeit von der Leber, sprich der Innereien, wenn man auch Milz verwenden sollte, aus der Masse zu bekommen. Würde man sie zu feucht kochen, wird das Ganze zerfallen und ihr könnt mir glauben, das sieht alles anderes appetitlich aus und das wollt ihr sicherlich keinem eurer Gäste servieren. Hat man das Ganze ein bisschen ziehen gelassen, wird es erneut vermengt. Soll es noch zu feucht sein, gibt einfach noch ein paar Semmelbrösel hinzu und lasst es wieder ein bisschen ziehen. Hat man dann die richtige Konsistenz erreicht, formt man aus der Masse kleine Knödel und lässt diese in der Suppe für 10 Minuten mitkochen. Und diese Einlage ist vielleicht nicht ganz so leicht wie die beiden vorigen, aber ich muss sagen, die ist wirklich geschmacklich ein Traum und passt wunderbar zu einer Rindsuppe. Gut, kommen wir mal zur nächsten. Und zwar dem Schöberl. Der Schöberl ist nicht eine einzige Einlage. Und zwar gibt es von dieser jede Menge Abwandlungen. Da haben wir zum Beispiel das Mehlschöberl oder ein Schinkenschöberl oder eines mit Käse. Oder auch sehr bekannt das Hirnschöberl oder das Eischneeschöberl. Und genau jenes möchte ich euch vorstellen. Für die Zubereitung benötigen wir 3 Eier, 60 Gramm Mehl und etwas Salz. Im ersten Schritt trennen wir die Eier und schlagen im Anschluss das Eiklar schön steif. In dem Schnee heben wir nun ganz, ganz vorsichtig den Dotter und das Mehl unter. Nun buttern wir eine Auflaufform und geben die Masse hinein. Und das Ganze backen wir bei 150 Grad Ober-Unterhitze beziehungsweise 130 Grad Heißluft, so lange, bis wir schön goldbraun haben. Und im Anschluss wird das Schöberl in schöne kleine Quadrate geschnitten und einfach in die bereits fertige Suppe gegeben. Da muss man dann nichts mehr mitkochen lassen. Die Einlage ist danach fertig. Eine weitere von mir wirklich sehr, sehr heiß geliebte Einlage wären die Griesnockerl. Griesnockerl sind auf der einen Seite von den Zutaten her ein relativ einfaches Rezept, doch erfordert die eigentliche Zubereitung doch einiges an Geschick. Denn es kann immer wieder passieren, dass die Griesnockerl einfach viel zu hart werden, nicht so flaumig, wie sie eigentlich sein sollten. Und das, so könnt ihr mir glauben, ist alles andere als ein Genuss beim Suppenessen. Von daher würde ich euch empfehlen, haltet euch wirklich an die genaue Menge der Zutaten. So hat man sehr große Chancen, dass man wirklich schön flaumige Griesnockerl als Endresultat erhält. Übrigens, wie auch die Frittaten sind Griesnockerl eine wunderbar flexible Suppeneinlage. Und zwar kann man sie zum Beispiel mit Kräutern versehen. Mal nur so eine kurze Anmerkung am Rande. Griesnockerl machen mit ein bisschen Basilikum drin und das Ganze zu einer Tomatenkonsom servieren. Boah, also ich kann euch sagen, das ist wirklich total gut. Für Rindsuppe würde ich eher auf Kräuter wie zum Beispiel Petersilie setzen. Aber wie auch bei den Frittaten, das Original kommt gänzlich ohne Kräuter aus. Jetzt habe ich schon so viel von den Griesnockerl erzählt. Wie macht man es und was braucht man? Wir benötigen 30 Gramm Margarine oder Butter, ein Ei, 70 Gramm Grieß und Salz. Zunächst müssen wir unsere Margarine bzw. die Butter schön schaumig rühren. Danach kommen das Ei, der Grieß und das Salz hinzu. Das Ganze verrühren wir recht schön und lassen diese Masse für ca. 5 Minuten rasten. Kann auch ein bisschen mehr sein, aber 5 Minuten ist ein guter Wert. Danach nehmen wir 2 Esslöffel und mit Hilfe von denen formen wir unsere Nockerl. Unsere rohen Nockerl lassen wir im Anschluss 5 Minuten in der Suppe kochen und danach für 15 Minuten, das ist ganz wichtig, 15 Minuten ziehen. Nicht mehr in der kochenden Suppe, sondern nur mehr in der warmen Suppe. Wenn ihr seht, die Zubereitung klingt eigentlich nicht so schwer, aber es kann immer wieder passieren, dass die Nockerl nicht flaumig werden. Wenn es mal nicht klappt, überhaupt kein Problem, einfach wieder probieren. Irgendwann hat man den Dreh heraus, glaubt's mir. Ich habe schon genügend Versuche gemacht, wo die Griesnockerl etwas fester waren. Kommen wir zur nächsten Einlage und hier ist man ein bisschen etwas Herzhafteres. Und zwar Tiroler Speckknödel. Man eigentlich handelt sich bei den Tiroler Speckknödeln um ein eigenständiges Hauptgericht, doch man hat das auch als Suppeneinlage verwendet. Wie macht man's? Für die Zutaten benötigen wir 100 Gramm Semmelwürfel, 40 Gramm kleinwürfelig geschnittener Speck, 60 Milliliter Milch, ein Ei, etwas Mehl und frische Petersilie. Zu Beginn wird der Speck etwas ausgelassen. Sprich, in einer nicht allzu heißen Pfanne wird der Speck leicht angeröstet und geschaut, dass sich das Fett mehr oder weniger verflüssigt. Das Ganze nehmen wir vom Herd und lassen es auskühlen. In der Zwischenzeit nehmen wir unsere Semmelwürfel und weichen das Ganze mit der Milch ein. Ein kleiner Tipp von mir. Meiner Erfahrung nach geht das Ganze besser, wenn man die Milch etwas erwärmt. Nachdem man die Milch über die Semmelwürfel gegeben hat, lässt man das Ganze circa mal 30 Minuten rasten, damit es wirklich schön durch den Teig ziehen kann. Danach kneten wir das Ganze mal schön kräftig durch. Man euch wird sicher dabei auffallen, dass einige Semmelwürfel nach wie vor trocken sind. Ist aber überhaupt kein Problem. Darum kneten wir einmal durch. Jetzt kommt das Ei hinzu. Und jetzt kneten wir noch einmal wirklich schön kräftig durch. Mit der Zeit sollten auch die noch trocken gebliebenen Semmelwürfel immer feuchter werden. Aber bitte beachtet eines. Nehmt nicht zu viel Flüssigkeit. Denn wenn ihr das macht, kann es ganz, ganz leicht passieren, dass die Semmelknödel beim Kochen zerfallen. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem wie bei den Leberknödel. Und das wollen wir ja nicht haben. Zu guter Letzt kommt zu unserer Semmelmasse noch die Petersilie und der Speck hinzu. Das Ganze tun wir noch einmal kräftig durchkneten. Und im Anschluss formen wir mit angefeuchteten Händen kleine Knödel. Und die kleinen Knödel lassen wir anschließend 10 Minuten in unserer Suppe mitkochen. Die Tiroler Speckknödel haben übrigens noch eine nette Nebeneigenschaft. Durch den darin enthaltenen Speck geben es der Suppe durchaus noch ein bisschen mehr Aroma und das ist ja auch nicht verkehrt, oder? Jetzt habe ich euch schon 6 verschiedene Suppeneinlagen vorgestellt. Man eingangs erwähnt, es gibt ja über 100, aber die könnte ich jetzt nicht vorstellen. Das würde einfach den Rahmen des Podcasts sprengen. Ich würde vermutlich einen neuen Rekord im Dauerpodcasten aufstellen, aber ich glaube, wenn ich stundenlang nur über Suppeneinlage reden würde, irgendwann, spätestens nach 3 Stunden, ist es doch vielleicht ein bisschen langweilig. Aber ein paar Einlagen möchte ich noch erwähnen. Und zwar wird in Wien in die Rindsuppe auch noch gern eine Milzschnitte hineingegeben oder Backerbsen aus Brandteig oder die steirischen Kaspressknödel. Die sind nun sehr sättigend, aber traumhaft gut. Dann gäbe es noch den Lungenstrudel oder auch einen Fleischstrudel oder Markknödel oder Leberreis oder noch so einiges mehr. So, für die Vorspeise sind wir nun gerüstet. Wir haben eine Suppe und eine wunderbare Einlage. Doch irgendwie liegt in unserer Küche noch das Stück Rindfleisch. Was könnten wir damit machen? Beziehungsweise welche Beilagen könnten wir dazu servieren? Das und noch so einiges mehr verrate ich euch in der nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch gerne mal etwas Feedback zukommen lassen. So generell, wie euch der Podcast gefällt, wie ihr mit der Audioqualität zufrieden seid, etc. etc. Ihr könnt mich direkt über den Blog erreichen, sprich über das Kommentar, über die E-Mail-Funktion oder auch über Twitter bei @tweezer.at oder auch in Facebook auf der Fanpage Tweezers Kulinarium Blog. Ich sage wieder einmal danke fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, bis zur nächsten Folge. Servus!